Einheit 2. Ich komme aus A1. Text 1. Ich heiße Salem Bouzidi. Ich komme aus Algerien, aus Oran. Text 2. Ich heiße Nicoletta Di Lorenzo. Ich komme aus Italien, aus Bari. Text 3. Ich heiße Maria Burkovna. Ich komme aus der Ukraine, aus Kiew. Text 4. Mein Name ist Güler Öztürk. Ich komme aus der Türkei, aus Izmir.